haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute Anti-Aging. Meine neue Klientin trug eine Sonnenbrille und ein Kopftuch. Sie lächelte gequält, als sie sich setzte. Ihre Hände steckten in Handschuhen, die farblich zur Ledertasche passten. Haben Sie in Ihrem Büro eine Videokamera installiert? Nein. Wieso sollte ich? Ich möchte in meinem jetzigen Zustand nicht gefilmt werden. Sie sehen doch ganz apart aus. Das vermute ich jedenfalls. Sehen Sie meinen Hals? Nicht viel davon. Sehen Sie den Ausschlag? Sie sollten zu einem Hautarzt gehen. Ja, da war ich schon. Sie kann sich den Ausschlag nicht erklären. Deshalb kommen Sie zu mir? Mein ganzer Körper ist voll davon. Vielleicht sollte ich mir das genauer anschauen. Es wird Ihnen nicht gefallen. Was genau soll ich für Sie tun? Ich glaube, dass mein Mann mich vergiftet hat. Das ist eine ziemlich heftige Anschuldigung. Wer sonst käme dafür in Frage? Vielleicht leiden Sie an einer Allergie? Das gehört heute zum guten Ton. Wer nicht mindestens gegen 10 Substanzen allergisch ist, kann an keiner Party mehr mitreden. Ich hatte noch nie einen solch heftigen Ausschlag. Jemand hat mich vergiftet und dafür kommt nur mein Mann in Frage. Weshalb sollte er das tun? Ich habe vor kurzem eine 500.000 geerbt. Das hört sich nach einer 500.000 Gründe an. Genauso sehe ich das auch. Wie aber soll ich Ihren Mann überführen? Man müsste alles, was Sie gegessen haben und alle Cremes, Duschgels und Zahnpasta von einem Labor analysieren lassen. Ich denke, es genügt, wenn Sie meinen Mann beschatten. Vermutlich hat er eine andere und will mich loswerden. Sie haben einen Verdacht. Claudia Sturm. Sie ist die Tanzpartnerin meines Mannes. Ihr Mann ist Tänzer. Nur Amateurtänzer. Aber er ist sehr oft mit Claudia Sturm zusammen. Die beiden waren schon an unzähligen Turnieren im Ausland. Sie schrieben ihren Namen und Adresse auf. Ihr Mann arbeitete als Verkaufsleiter in einem Autohaus. Als ich am Nachmittag vorbeischaute, stellte sich das Autohaus als kleine Baracke heraus, die von unzähligen Rosthaufen umgeben war. Sie suchen eine qualitativ hochstehende Occasion? Ich glaube kaum, dass Sie so etwas im Angebot haben. Oh, täuschen Sie sich nicht. Unser Motto ist alles unter 10.000. Neben den ganz billigen Modellen hat es auch einige richtige Schnäppchen. Eigentlich suche ich kein Auto, ich schreibe einen Artikel über Autohändler. Und da kommen Sie ausgerechnet zu mir. Warum nicht? Die meisten anderen können nur 2 Sätze Deutsch. Kaufe Auto, mache gute Preis. Ja, es gibt viel zu viele dieser Rheinmann-Betriebe. Sie mieten ein paar Parkplätze und schon nennen sie sich Autohändler. Wie gut läuft das Geschäft? Ach, ehrlich gesagt, miserabel. Ich komme gerade knapp über die Runden und könnte ein wenig gute Werbung gebrauchen. Ich müsste in dem Artikel auch ein wenig Privates unterbringen. Meinetwegen. Aber viel gibt es da nicht zu berichten. Sind Sie verheiratet? Ja. Haben Sie Kinder? Keine Kinder. Noch nicht. Haben Sie Hobbys? Ich tanze gerne. Mit Ihrer Frau? Nein, ich bin in einem Tanzclub. Ich war schon mehrfach an internationalen Wettbewerben, Standardtänze. Dann sind Sie oft mit Ihrer Tanzpartnerin unterwegs. Wir sind ein gutes Team. Aber schreiben Sie lieber über meine Fähigkeiten als Verkäufer. Das kann ich richtig gut. Leider fehlen mir die Kunden. Ich versprach ihm eine Doppelseite mit großem Foto. Er wunderte sich darüber, dass ich weder Notizen machte, noch einen Fotoapparat dabei hatte. Ich erklärte ihm, dass sich in den nächsten Tagen eine Fotografin bei ihm melden würde. Ich meldete mich bei meiner Klientin, doch sie ging nicht ans Telefon. Als ich eine Stunde später vor ihrer Wohnung stand, begegnete ich einem Beamten, dessen Gesicht seit 100 Jahren wie ein einziger Ausschlag aussah. Üble Sache, Maloney. Wir wurden von einem Nachbarn alarmiert. Er hörte einen Schrei und kurz darauf einen Schuss. Auf Frau Pauli ist geschossen worden. Sie war sofort tot. Wir vermuten einen religiösen Hintergrund. Die Frau war vollkommen verhüllt. Die Frau hat einen Ausschlag. Sie kennen die Tote. Sie vermutet, dass ihr Mann fremdging. Ein typischer Fall für Maloney. Sie vermutete auch, dass ihr Mann sie vergiften wollte. Wie alt war die Frau, die sich Ihnen als Frau Pauli vorstellte? Um die 30. Kommen Sie in die Wohnung, Maloney. Ich zeige Ihnen etwas. Er lotste mich ins Badezimmer. Es sah aus wie ein Kosmetikstudio. Unzählige Cremen und Tuben füllten 3 große Regale. Frau Pauli musste einen Teil der Erbschaft in all das Zeug investiert haben. Faszinierend, Maloney. Die Frau hat so ziemlich alles an Anti-Aging-Produkten gekauft, was auf dem Markt erhältlich ist. Dann gibt es zwei Frau Paulis. Eine jüngere und eine ältere. Die Tote war um die 30. Eine 30-Jährige, die sich den Körper mit Anti-Aging vollschmiert. Daran ist die Werbung schuld, Maloney. Schauen Sie sich die Frauen an, die für solche Produkte werben. Die sind auch um die 30. Das ist wie bei den Schlankheitsprodukten. Die werden auch von Frauen angepriesen, die jung und dünn sind. Vielleicht hat sie bemerkt, dass ihr Mann hinter einer Jüngeren her ist. Das kann schon sein, Maloney. Was wissen Sie über den Ehemann? Er verkauft Autos und er tanzt. Das ist schlecht. Keine Ahnung, ich habe ihn nie tanzen sehen. Die Kombination ist schlecht, Maloney. Autohändler haben einen geringen Mordkoeffizienten, aber sie haben einen. Tänzer hingegen sind bei den Mördern deutlich untervertreten. Und wenn die Tat mit einer Schusswaffe verübt wurde, was hier offensichtlich der Fall ist, dann ergibt die Kombination aus Autohändler und Tänzer eine Nullwahrscheinlichkeit. Sie ergeben schon seit Jahrzehnten eine Nullwahrscheinlichkeit und ermitteln trotzdem noch. Mit solchen Statistiken kann man den Täterkreis deutlich eingrenzen. Ich habe ein Buch gelesen. Über tanzende Statistiken. Beruf und Hobby sagen 53,5% über einen Menschen aus. Lebenspartner und Wohnen zusätzlich 35,2%. Wenn man diese Daten mit den Daten inhaftierter Mörder abgleicht und der Koeffizient weniger als 1% ist, kommt der Verdächtige nicht als Täter in Frage. Wann wurde die Frau erschossen? Der Nachbar sagte aus, dass er den Schuss um 14.30 Uhr gehört hat. Dann kommt die Ehemann als Täter nicht in Frage. Sag ich doch schon die ganze Zeit, Maloney. Autohändler und Tänzer. Hören Sie mir überhaupt zu? Um diese Zeit habe ich mit dem Mann gesprochen. Das ist ein besseres Argument als Ihre dämliche Statistik. Statistiken sind nicht dämlich, Maloney. Man muss sie nur interpretieren können. Deshalb sind wir den Tätern immer einen Schritt voraus. Anhand der Tatsituation, der Uhrzeit und der Schusswaffe gehen wir davon aus, dass es sich um einen selbstständig erwerbenden Mörder handelt. Und ich gehe davon aus, dass ich den Fall lösen muss. Tun Sie das, Maloney, aber kommen Sie uns dabei nicht in die Quere. Wir werden das Umfeld der Toten nach selbstständig erwerbenden Männern absuchen. Das ist effizient, Maloney. Und wonach suchen Sie? Nach einem Motiv. Das ist intelligent. Es könnte noch einen zweiten Grund geben, weshalb sich die Frau tonnenweise Anti-Aging auf den Körper geschmiert hat. Ein jüngerer Freund, ein selbstständig Erwerbender oder ein Student. Genau, Maloney. Das passt viel besser als ein Autotänzer. Er zückte einen Schreibblock und machte sich eifrig Notizen. Ich schaute mich in der Wohnung um, entdeckte aber nichts, was man nicht in einer solchen Wohnung vermuten würde. Einzig das Badezimmer fiel komplett aus dem Rahmen. Meine Klientin war tot, deshalb gab es für mich eigentlich nichts mehr zu ermitteln. Da ich aber begründete Zweifel an der Arbeit der hiesigen Polizei habe, beschloss ich auf eigene Faust nach dem Mörder von Frau Pauli zu suchen. Ihr Ehemann schaute mich entgeistert an, als ich abends an der Tür klingelte. Trotzdem ließ er mich wortlos eintreten. Ich dachte, ich könne damit umgehen, aber es geht nicht. Ich bin froh um jede Gesellschaft. Meine Frau ist heute erschossen worden. Ich weiß. Sie wissen? Ja. Aber woher? In den Nachrichten wurde Ihr Name nicht erwähnt? Ich war am Nachmittag hier. Aber wieso? Wollten Sie mit meiner Frau reden? Ich bin kein Journalist, ich bin Privatdetektiv. Jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. Ihre Frau glaubte, dass Sie mit Ihrer Tanzpartnerin ein Verhältnis haben. Mit Claudia? Ja. Das ist doch Unsinn. Ich habe meine Frau geliebt, auch wenn es zuletzt sehr schwierig mit ihr war. Sie hatten Probleme. Meine Frau war psychisch krank. Sie redete sich ein, frühzeitig zu altern. Deshalb hat sie all die teuren Cremen gekauft. Sie hat fast die ganze Zeit im Badezimmer verbracht. Es war fürchterlich. Ich dachte, es geht irgendwann vorbei, aber es wurde immer schlimmer. Ihre Frau hat ein Vermögen geerbt. Ja, ihre Mutter ist überraschend gestorben. Ihr Vater, lebte schon lange nicht mehr. Seit sie das Geld hatte, wurde es immer noch schlimmer. Sie machte seltsame Anti-Aging-Therapien und gab uns Summen dafür aus. Wissen Sie, bei wem Ihre Frau in Behandlung war? Sie wollte sich nicht behandeln lassen. Ich meine die Anti-Aging-Behandlung, keine Psychotherapie. Ach so, da muss irgendwo eine Rechnung rumliegen, über 5000 Franken. Stellen Sie sich das vor. Meine Frau war keine 30 Jahre alt und sehr schön. Sie hat ihren Mörder in die Wohnung gelassen. Ja, davon geht die Polizei auch aus, aber wer sollte das tun? Meine Frau hatte keine Feinde. Hier, sehen Sie. Unglaublich. Für 5 Konsultationen. Rondecker heißt der Scharlatan. Ich werde mir den Herrn vorknöpfen. Meine Frau hat auch einige kosmetische Operationen gemacht. Ebenfalls völliger Unsinn. Ich konnte danach keinen Unterschied erkennen. Was aber auch schwierig war unter einer 5-fach Schicht von Salben. Hatte sie den Ausschlag von einer der Salben? Ja, vermutlich schon. Ich habe ihr gesagt, dass sie damit aufhören soll. Sie hat mich angeschrien und gesagt, dass sie mit ihrem Körper tun und lassen könne, was sie wolle. Sie hat mir sogar vorgeworfen, dass ich sie vergiften würde. Ihre Frau hat das auch mir gegenüber erwähnt. Sie war völlig besessen von dem Gedanken, vorzeitig zu altern. Was ist das du für eine Welt? Wenn das so weitergeht, werden sich schon bald Teenager diesen Anti-Aging-Schwachsinn ins Gesicht schmieren. Ich notierte mir die Adresse von Herrn Randecker. Seine Praxis lag in einem Stadtteil, in dem ich mir nicht einmal einen Parkplatz hätte leisten können. Nachdem ich am nächsten Morgen über eine halbe Stunde im Wartezimmer verbracht hatte, empfing mich der teure Therapeut. Ich will Ihnen keine übertriebenen Hoffnungen machen. Viel mehr als 5 bis 10 Jahre sind bei Ihnen nicht möglich. Sie können mich 10 Jahre jünger machen. Nein, aber alle anderen werden Sie für jünger halten. Ah. Darum geht es doch. So wie Sie gesehen werden, so fühlen Sie sich auch. Ich fühle mich ganz gut in meiner alten Haut. Das bezweifle ich. Männer ab einem bestimmten Alter haben mit dem Alterungsprozess das genau gleiche Problem wie Frauen ab 40. Schauen Sie sich die Manager an. Sie versuchen, alle jünger auszusehen. Ich bin kein Manager und ich bin auch keine Frau ab 40. Mit einer von mir entwickelten Kälteimpulstherapie könnte ich Ihr Gesicht sichtlich verjüngen. Und was kostet dieser Jungbrunnen? Es sind mindestens 10 Sitzungen notwendig und jede Sitzung kostet 1000 Franken. 10.000 Franken? Mhm. Sie sind ja noch schlimmer als die Abzocker in den Führungsetagen. Ich zwinge niemand meine Therapie auf. Frau Pauli war 5-mal bei Ihnen. Über meine Klientinnen rede ich nicht. Frau Pauli ist ermordet worden. Auch über verstorbene Klientinnen rede ich nicht. Das sollten Sie aber, spätestens, wenn die Polizei hier auftaucht. Frau Pauli hatte unrealistische Erwartungen, die ich nicht erfüllen konnte. Was waren das für Erwartungen? Sie wollte jünger aussehen, obwohl sie noch gar nicht richtig gealtert war. Das ist doch wunderbar. Sie legen 5-mal die Hand auf und Frau Pauli fühlt sich 5 Jahre jünger. Frau Pauli litt an einer psychischen Erkrankung. Dieses Phänomen ist relativ neu. Es sind junge, gut aussehende Frauen, die plötzlich denken, dass sie frühzeitig altern. Sie sehen Falten, wo keine sind. Und sie profitieren davon. Ich bin auch nur ein Mensch, der am Monatsende seine Rechnungen bezahlen muss. Sie hätten Frau Pauli zu einem Psychotherapeuten schicken sollen. Was hätte das gebracht? Sie hätte sich umgehend bei einem anderen Arzt nach einer Therapie gegen frühzeitiges Altern erkundigt. Ich habe sie nicht operiert. Andere sind da weniger zimperlich. Die machen alles. Mir tat Frau Pauli ehrlich gesagt leid. Sie haben dennoch ihr Geld genommen. Nach 5 Sitzungen habe ich ihr klargemacht, dass ich ihr nicht weiterhelfen konnte. Sie hat mich angeschrien und danach habe ich nichts mehr von ihr gehört. Die Sonnenflecken in ihrem Gesicht, die könnte man weglasern. Früher sagte man Altersflecken, aber das möchte heute niemand mehr hören. Möchten Sie einen Termin vereinbaren? Ich suchte das Weite und landete im Polizeipräsidium. Eine junge Polizistin lächelte mir zu. Vielleicht war es aber auch eine 60-Jährige, die sich erfolgreich von Randecker hatte therapieren lassen. Immerhin sah der ermittelnde Beamte noch genauso alt aus wie am Tag zuvor. Die Welt ist aus den Fugen, Maloney. Wir haben im Badezimmer der Toten 273 Anti-Aging-Produkte sichergestellt. Darunter auch eine Anti-Aging-Pistole. Die Tatwaffe konnte nicht in der Wohnung sichergestellt werden. Das ist aber auch nicht ungewöhnlich. Die wenigsten Mörder lassen die Tatwaffe am Tatort zurück. Was ist mit dem Umfeld der Toten? Haben Sie keine Verdächtigen gefunden? Das dauert eine Weile, Maloney. Wir befragen und analysieren. Die Frau litt vermutlich unter mehreren Neurosen. Sie dachte, sie würde vorzeitig altern und sie dachte, dass ihr Mann sie vergiften wollte. Davon wissen wir nichts, Maloney. Und es ist auch irrelevant. Ihr Mann hat ein Alibi für die Tatzeit. Moment. Ja, hier. Ein in die Jahre gekommener Mann, der sich Privatdetektiv schimpft, hat Herrn Pauli während der Tatzeit befragt. Kommt Ihnen das bekannt vor? Pauli könnte einen Komplizen haben. Was denn noch ein Tänzer, der Autos verkauft? Steht einwandfrei fest, dass niemand gewaltsam in die Wohnung eingedrungen ist. Das können wir tatsächlich ausschließen. Frau Pauli hat ihren Mörder in die Wohnung gelassen. Die Aussage des Nachbarn ist sehr präzis. Hat den Schrei einer Frau gehört und danach einen Schuss. Neben der Leiche fanden wir übrigens einen Anti-Aging-Haarspray. Frau Pauli hat sich die Haare gesprayt, als sie erschossen wurde. Na, warum nicht, Maloney? Frauen machen das ständig. Das nennt sich Multitasking. Sie telefonieren, kochen, schauen fern, lassen sich die Nase richten und schreiben Kurznachrichten. Alles gleichzeitig. Unterwegs in mein Büro aß ich ein Stück Käsekuchen. Herr Pauli rief mich an und schrie unverständliche Sätze ins Ohr. Als er sich beruhigt hatte, fragte er, ob ich nicht umgehend zu ihm kommen könne. Ich witterte einen neuen Auftrag und machte mich auf den Weg. Dieser Quacksalber war hier und hat mich bedroht. Randecker. Er klingelte. Ich dachte, er wolle mir sein Beileid ausdrücken. Stattdessen hielt er mir eine Kopie der Rechnung unter die Nase. Er befürchtet, dass die 5000 nicht überwiesen werden. Da befürchtet er richtig. Ich habe die Rechnung vor seinen Augen zerrissen. Dann zückte er seine Pistole und richtete den Lauf auf mein Herz. Er hat sie mit einer Schusswaffe bedroht. Er gab mir nur 3 Tage Zeit, um das Geld zu überweisen. Aber das geht doch nicht. Die Konten meiner Frau sind gesperrt und mein eigenes Konto ist im Minus. Ich habe sofort die Polizei verständigt. Ich könnte mich um Ihre Sicherheit kümmern. Das wäre eine große Erleichterung für 1000 Franken pro Tag. Geld, Geld, Geld. Alle wollen immer nur Geld. Ich habe kein Geld. Sie können mir den Betrag auch noch in einem Monat überweisen. Gut, ja. Aber was werden Sie tun? Können Sie diesen Irren aus dem Verkehr ziehen? Ich werde mit ihm reden, aber wahrscheinlich hat ihn die Polizei bereits verhaftet. Die lassen ihn nach ein paar Stunden wieder frei. Und dann kommt er und erschießt mich. Ich versuchte, ihn zu beruhigen, doch Pauli steigerte sich weiter hinein und tigerte nervös in der Wohnung auf und ab. Ich riet ihm, in ein Hotel zu ziehen, was er schließlich murrend akzeptierte. Herr Pauli blieb in seinem Hotelzimmer. Ich riet ihm, niemand zu öffnen, auch nicht dem Zimmerservice. Es war kurz nach 8, als ich außerhalb der Stadt die Villa aufsuchte, die Herrn Randecker gehörte. Er sah müde und gealtert aus. Ich gebe zu, dass es ein Fehler war, Herr Pauli zu bedrohen. Aber die Pistole ist nicht echt. Und die Polizei hat mir das auch geglaubt. Ist es nicht seltsam, dass Sie jemand wegen 5000 Franken bedrohen? Das ist nicht seltsam. Ich brauche das Geld. Sie leben in einer Villa und Ihr Geschäft boomt. Ich habe mich finanziell übernommen. In Deutschland habe ich eine Beautykette gekauft, fremdfinanziert. Nach ein paar Wochen stellte sich heraus, dass die Geschäfte seit Monaten rote Zahlen lieferten. Ich wollte die Geschäfte wieder abstoßen, finde aber keinen Käufer. Mit anderen Worten, Sie sind pleite. Ich verdiene hier in der Stadt gutes Geld, aber das reicht nicht, um die Löcher in Deutschland zu stopfen. Haben Sie Frau Pauli um ein finanzielles Engagement gebeten? Nein, so etwas würde ich nie tun. Viele meiner Klientinnen sind reich, aber zu betteln ist nicht meine Art. Drohen liegt Ihnen schon eher. Das Geld steht mir zu, aber Herr Pauli bestreitet das. Da wollte ich etwas Druck erzeugen. Bei einem Mann, der wenige Stunden zuvor seine Frau verloren hat. Es tut mir leid, ich werde mich bei Herrn Pauli entschuldigen. Ihre Klientinnen verraten Ihnen sicherlich auch das eine oder andere intime Geheimnis. Was wollen Sie damit sagen? Frau Pauli, hatte sie einen Geliebten? Nein, dazu war sie psychisch gar nicht in der Lage. Sie hielt sich für alt und hässlich. Dazu kam der Ausschlag. Glaubte sie, dass ihr Mann ein Verhältnis hat? Sie erwähnte eine andere Frau. Ja, es kann durchaus sein, dass sie eifersüchtig war. Hat diese andere Frau auch einen Namen? Aber sicher. Allerdings hat sie ihn mir nicht verraten. Aber sie ist die Tanzpartnerin von Herrn Pauli. Frau Pauli hat sich in etwas hineingesteigert. Sie glaubte, dass ihr Mann sie loswerden möchte, weil sie jeden Tag älter und hässlicher aussah. Doch das war nur Einbildung. Sie sollten jetzt Herrn Pauli anrufen und sich entschuldigen. Ja, ich werde das tun. Garantiert. Jetzt! Also gut. Geben Sie mir die Nummer. Er rief widerwillig an und seine Entschuldigung klang kleinlaut. Als ich danach mit meinem Klienten sprach, wollte dieser umgehend zurück in seine Wohnung. Ich riet ihn davon ab und fragte nach seiner Tanzpartnerin. Er sagte, dass sie krank sei. Ich fragte nach ihrer Adresse. Dort öffnete mir ein Mann. Wer sind Sie und was wollen Sie von Claudia? Mein Name ist Philip Meloni und ich bin Privatdetektiv. So kann sich jeder nennen. Ich hab's gelesen. Es gibt keine Ausbildung. Jeder Trottel kann sich Detektiv nennen. Trottel, Trottel. Der Letzte, der mich so bezeichnete, gilt heute als extrem schwer vermittelbar. Bitte, Trottel, entschuldigen Sie. Ich leide am Tourette-Syndrom. Sie haben sicherlich davon gehört. Trottel, Hornochse, Idiot. Ich kann das nicht kontrollieren. Trottel, Trottel! Sie sollten den Mund halten und mich mit Claudia Sturm allein lassen. Sie können jetzt nicht mit Claudia sprechen. Schafskopf, Trottel, Bundesrat! Wieso nicht? Sie hat eine schwere Augenentzündung. Sie braucht absolute Trottel, Trottel! Ruhe! Sind Sie Ihr Mann? Claudia ist nicht verheiratet. Ich bin Ihr Trottel, Trottel, Vater. Ich habe gehört, was mit der Frau Ihres Tanzpartners geschehen ist. Schrecklich, Die Frau war noch so trottel jung. Sie fühlte sich aber schon ziemlich alt. Ich kannte die Frau nicht. Bitte gehen Sie jetzt. Als ich ging, hatte ich ein seltsames Gefühl. Als ich am nächsten Morgen das Polizeipräsidium betrat, war das Gefühl immer noch da. Was soll das, Maloney? Weshalb möchten Sie die sichergestellten Anti-Aging-Produkte sehen? Vielleicht kann ich das eine oder andere weiterverkaufen. Die verkaufen überhaupt nichts. Wir haben den Notfall Pauli im Übrigen mehr oder weniger aufgeklärt. Tatsächlich. Und das ganz ohne Motiv. Am Tatort wurde eine tote Spinne gefunden. Die stammt nicht von hier, sondern aus Afrika. Es kommt zwar vor, dass afrikanische Spinnen in unseren Breitengraden gefunden werden, aber diese Spinne, ein ganz spezielles Exemplar. Herr Pauli hat auf der ganzen Welt an Tanzturnieren teilgenommen. Vielleicht hat er die Spinne mit nach Hause gebracht. Oder aber der Täter ist Afrikaner. Warum eigentlich nicht, Maloney? Vielleicht ein Heiler, den Frau Pauli eingeflogen hat, um sie 3 Tage jünger zu machen. Das ist kompletter Unsinn. Sie sagten mir, dass Sie neben der Leiche einen Haarspray gefunden haben. Allerdings, Maloney. Was geschieht, wenn man jemand Haarspray ins Gesicht sprayt? Keine Ahnung. Ich würde vermutlich schreien und wegrennen. Der Nachbar hat den Schrei einer Frau gehört und danach einen Schuss. Sie glauben, dass sich Frau Pauli absichtlich Haarspray ins Gesicht gesprayt hat, um danach mit einem Schrei den Mörder zu erschrecken? Er kratzte sich das dünne Resthaar und wurde darauf auch nicht schlauer. Ich fuhr erneut zu der Wohnung von Frau Sturm. Diesmal öffnete ein anderer Mann. Es ist eine Tragödie. Claudia kann auf einem Auge nicht mehr sehen. Das ist das Ende unserer Tanzkarriere. Man sollte sich kein Haarspray ins Auge sprayen lassen. Wovon reden Sie? Lass ihn nur ausreden. Es spielt sowieso keine Rolle mehr. Sie waren bei Frau Pauli. Weshalb hatten Sie eine Waffe dabei? Moment. Sie beschuldigen Claudia, meine Frau ermordet zu haben? Das ist absurd. Ich wollte ihr klar machen, dass sie Pierre freigeben sollte. Freigeben? Wovon redest du? Ich möchte mit dir zusammen sein. Was? Wir sind ein Team, ein Tanzteam. Ich liebe dich, schon seit Jahren. Das verstehe ich nicht. Du hast doch gewusst, dass ich Nadja über alles liebe. Sie hatte einen Dachschaden. Aber nein, sie war nur ein wenig labil. Sie haben sie mit einer Schusswaffe bedroht. Ich habe ihr gesagt, dass ich Pierre liebe und dass ich mit ihm leben möchte. Sie sagte, dass sie genau wisse, dass wir beide sie töten möchten. Was erzählst du da? Ich wollte Nadja nicht töten. Sie glaubte, der Ausschlag sei ein Hinweis darauf, dass sie vergiften wollten. Genau das hat sie mir auch gesagt. Und dann hat sie mir ins Gesicht gesprayt. Und Sie haben geschossen. Ich wollte das nicht. Es brannte entsetzlich in meinem linken Auge. Und dann hörte ich den Knall. Ich wollte nur noch weg, habe kaum etwas gesehen. Ich verstehe das alles nicht. Wir waren doch so ein gutes Team. Du hast immer nur die Tänzerin in mir gesehen, nie die Frau. Wir tanzen doch schon so lange zusammen. Du hast mir nie etwas gesagt. Ja, das hat sich ganz langsam entwickelt. Zuerst habe ich es unterdrückt, aber die Gefühle wurden immer stärker. Aber woher hast du die Pistole? Die habe ich mir in Marseille gekauft. War spottbillig. Und was machen wir jetzt? Du musst dich der Polizei stellen. Die ermittelt im Moment in Afrika. Es bleibt ihnen noch eine Weile Zeit, um sich auszusprechen. Ich hätte Nadja nicht verlassen können. Ich habe sie geliebt, auch wenn sie immer seltsamer wurde. Stunden hat sie vor dem Spiegel verbracht und sich Salben ins Gesicht geschmiert. Man sollte diese Anti-Aging-Mist verbieten und den Menschen endlich wieder erlauben, alt und hässlich zu werden. Es war niemand da, der applaudieren wollte. Ich fuhr zurück in mein Büro und trank einen Whisky. Und es war mir vollkommen egal, ob dieser mir eine weitere Falte ins Gesicht brannte. So geht das! Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Anti-Aging.